Morgen Abend wir schon wieder. Wir schon wieder versagt. Die Antwort liegt auf der Hand. Die Wetter von dem Neuten an die Wand. Aber in dem Akkord, das geht zum Leben, bleibt trotzdem fort. In die leeren Köpfe werden Lügen reingebohrt. Deutschland, Mörderstaat. Deutschland, Deutschland, Rassistenstaat. Deutschland, Deutschland, Mörderstaat. Deutschland, Deutschland, Faschistenstaat. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, du kannst uns alle zu.